Reinecke Fuchs von Johann Wolfgang Goethe. Funkbearbeitung von Palmer. Regie Wolfgang Liebeneiner. Musik Siegfried Franz. Reinecke Fuchs, Peter Lühr, der König Hans-Georg Laubenthal, Braun der Bär, Volker von Kolande, Isegrim der Wolf, Franz Niklisch, Hinze der Kater, Erik Schildkraut, Grimbart der Dachs, Hans-Ernst Jäger. Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen. Es grünten und blühten Feld und Wald, auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen, festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Nobel, der König, versammelt den Hof, und seine Vasallen eilen gerufen herbei mit großem Gepränge. Da kommen viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lütke der Kranich und Markart der Häher und alle die Besten. Denn der König gedenkt, mit allen seinen Baronen Hof zu halten, in Feier und Pracht. Er lässt sie berufen, alle miteinander, so gut die Großen als Kleinen. Niemand sollte fehlen. Und dennoch fehlte der eine, Reinecke Fuchs, der Schelm, der vielbegangenen Frevelshalden des Hofs sich enthielt. So scheuet das böse Gewissen Licht und Tag, so scheute der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt, und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, verschont er. Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage. Von allen seinen Vettern und Gönnern, von allen Freunden begleitet, trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte. Gnädigster König und Herr, vernehmet meine Beschwerden. Edel seid ihr und groß und ehrenvoll. Jedem erzeigt ihr Recht und Gnade. So lasst euch denn auch des Schadens erbarmen, den ich von Reinecke Fuchs mit großer Schande gelitten. Aber vor allen Dingen erbarmt euch, dass er mein Weib so freventlich öfters verhöhnt und meine Kinder verletzt hat. Ach, er hat sie mit Unrat besudelt, mit ätzendem Unflat, dass mir zu Hause noch drei in bitterer Blindheit sich quälen. Herr, ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, nicht mit eilenden Worten in 4 Wochen erzählen, und ich schweige davon. Doch meines Weibes Entehrung frisst mir das Herz. Ich räche sie auch, es werde was wolle. Als nun Isegrim so mit traurigem Mute gesprochen, trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, redete Französisch vor dem König. Monsieur, mon roi, je ne sais pas dire que j'étais pauvre autrefois. Wie arm es gewesen. Je n'avais rien à manger qu'un petit morceau de saucisse que je venais d'avoir trouvé derrière. Und nichts ihm geblieben als ein Stückchen Wurst in einem Wintergebüsche. Reinecke hab auch das ihm genommen. Jetzt sprang auch der Kater Hinze zornig hervor und sprach: Erhabener Gebieter, niemand beschwere sich mehr, dass in der Bösewicht schadet, denn der König allein. Ich sag euch, in dieser Gesellschaft ist dir niemand, jung oder alt, erfürchtet den Frevler mehr als euch. Doch Wackerlos Klage will wenig bedeuten. Schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen. Mir gehörte die Wurst, ich sollte mich damals beschweren. Jagen war ich gegangen. Auf meinem Wege durchsuchte ich eine Mühle zu Nacht. Es schlief die Müllerin. Sachte nahm ich ein Würstchen, ich will es gestehen. Doch hatte zu diesem Wackerlos irgendein Recht, so langt das meiner Bemühung. Und Lupardus, der Panther, stund auf. Was helfen Klagen und Worte? Wenig richten sie aus. Genug, das Übel ist ruchbar. Er ist ein Dieb, ein Mörder. Ich darf es kühnlich behaupten. Ja, es wissen's die Herren. Er übet jeglichen Frevel. Möchten doch alle Edlen, ja selbst der erhabene König, Gut und Ehre verlieren? Er lachte, wenn er nur etwa einen Bissen dabei von einem fetten Kapaune. Wieder trat Isegrim vor und klagte mit zornigen Worten Reinecke an. So wird es bleiben. Und leider wird uns Reinecke nie was Gutes erzeigen. Ach, leg er lange tot. Das wäre das Beste für friedliche Leute. Aber wird ihm diesmal verziehen, so wird er in kurzem etliche königlich berücken, die nun es am wenigsten glauben. Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jetzt die Rede. Und mutig sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war. Alt und wahr, Herr Isegrim, wahrlich beweist sich das Sprichwort. Feindes Mund frommt selten. So hat auch wahrlich mein Oheim eurer Worte sich nicht zu getrösten, doch ist es ein leichtes. Wär er hier am Hofe so gut als ihr, und erfreut er sich des Königes Gnade, so möcht es euch sicher gereuen, dass ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr Übels an Reineken selber verübet, übergeht ihr. Und doch, es wissen es manche der Herren, wie ihr zusammen ein Bündnis geschlossen und beide versprochen, als zwei gleiche Gesellen zu leben. Das muss ich erzählen. Denn im Winter einmal erduldet er große Gefahren euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische geladen, fuhr die Straße. Ihr spürtet ihn aus und hättet um alles gern von der Ware gegessen. Doch es fehlt euch leider am Gelde. Da beredet ihr den Oheim. Er legte sich listig gerade für tot in den Weg. Es war beim Himmel ein kühnes Abenteuer. Doch merket, was ihm für Fische geworden. Als der Fuhrmann kam, sah er im Gleise den Oheim. Hastig zog er sein Schwert, ihm eins zu versetzen. Der Kluge rührt und regte sich nicht, als wär er gestorben. Der Fuhrmann wirft ihn auf seinen Karren und freut sich des Balges im Voraus. Ja, das wagte mein Oheim für Isegrim. Aber der Fuhrmann fuhr dahin und Reinecke warf von den Fischen herunter. Isegrim kam von Ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben, er hub sich, sprang vom Karren und wünschte nun auch von der Beute zu speisen. Aber Isegrim hatte sie alle verschlungen, er hatte über Not sich beladen, er wollte bersten. Die Gräten ließ er allein zurück und bot dem Freunde den Rest an. Reineke konnte vor Zorn nicht reden. Doch was er sich dachte, denket euch selbst, Herr König, gewiss, dass hundert und drüber solcher Stückchen der Wolf an meinem Oheim verschuldet. Aber ich schweige davon. Wird Reinecke selber gefordert, wird er sich besser verteidigen. Indessen, gnädigster König, edler Gebieter, ich darf es bemerken, Es haben diese Herren gehört, wie töricht Isegrims Rede seinem eigenen Weibe und ihrer Ehre zu nahe tritt, die er mit Leib und Leben beschützen sollte. Ja, denn freilich, 7 Jahre sind's her und drüber, da schenkte mein Oheim seine Lieb und Treue zum guten Teile der schönen Frauen Gieremund. Solches geschah beim nächtlichen Tanze. Isegrim war verreist. Ich sage es, wie mir's bekannt ist. Freundlich und höflich ist sie ihm oft zu Willen geworden. Und was ist es denn mehr? Sie bracht es niemals zur Klage. Ja, sie lebt und befindet sich wohl. Was macht er für Wesen? Wär er klug, so schwieg er davon. Es bringt ihm nur Schande. Aber wenigen Danks kann sich mein Oheim getrösten, so gerecht er auch sei und Übeltaten verwehret. Denn seitdem des Königes Friede verkündiget worden, hält sich niemand wie er. Er hat sein Leben verändert, speiset nur einmal des Tags, lebt wie ein Klausner, kasteit sich, trägt ein heerenes Kleid auf bloßem Leibe und hat schon lange von Wildbrett und zahmem Fleische sich gänzlich enthalten. wie er's reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden, dass hier ihn jeder verklaget? Kommt er hierher, so führt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden. Als so Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen Henning der Hahn mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre ohne Hals und Kopf ward eine Henne getragen. Kratzefuß war es, die beste der eierlegenden Hennen. Ach, es floss ihr Blut und Reineke hat es vergossen. Jetzt so sollte es der König erfahren. Als Henning, der Wackre, vor dem König erschien mit höchst betrübter Gebärde, kamen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Beide trugen ein brennendes Licht. Sie waren die Brüder der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder Ach und Weh. Und Henning trat vor, der gramvolle Vater. Hier stehen wir und klagen den unersetzlichen Schaden. Gnädigster Herr und König, erbarmt euch, wie ich verletzt bin, meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke. Als der Winter vorbei und Laub und Blumen und Blüten uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut ich mich meines Geschlechtes, das so munter mit mir die schönen Tage verlebte. 10 junge Söhne mit 14 Töchtern, sie waren voller Lust zu leben. Mein Weib, die treffliche Henne, hatte sie alle zusammen in einem Sommer erzogen. Reineken aber, den Dieb, verdroß es, dass wir in Frieden glückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden. Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte beim Tore. Aber die Hunde bemerkten's, da mocht er laufen. Sie faßten Wacker ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zusammen. Doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Ruhe. Aber nun höret mich an. Es währte nicht lange, so kam er als ein Klausner und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannt es, euer Siegel, sah ich am Briefe. Da fand ich geschrieben, dass ihr festen Frieden so Tieren als Vögeln verkündigt. Und er zeigte mir an, er sei ein Klausner geworden, habe strenge Gelübde getan, die Sünden zu büßen, deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, nimmer mehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte schauen, zeigte sein Skapulier und um mich sicher zu machen, unter der Kutte ein härenes Hemd. Dann ging er und sagte, Gott dem Herrn seid mir befohlen, ich habe noch vieles heute zu tun. Ich habe die Sext und die None zu lesen und die Vesper dazu. Er las im Gehen und dachte vieles Böse sich aus. Er sann auf unser Verderben. Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwinde den Kindern eures Briefes fröhliche Botschaft. Es freuten sich alle. Da nun Reineke Klausner geworden, so hatten wir weiter keine Sorge noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen vor die Mauer hinaus und wir freuten uns alle der Freiheit. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebüsche, hinterlistig. Da sprang er hervor und verrannt uns die Pforte. Meiner Söhne, schönsten, griff er und schleppt ihn von dannen. Und nun war kein Rat, nachdem er sie einmal gekostet. Immer versuchte er es wieder und weder Jäger noch Hunde konnten vor seinen Ränken bei Tag und Nacht uns bewahren. So entriss er mir nun fast alle Kinder. Von 20 bin ich auf 5 gebracht. Wie andern raubt er mir alle. Oh, erbarmt euch des bitteren Schmerzes. Er tötete gestern meine Tochter. Es haben die Hunde den Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie. Er hat es getan. Oh, nehmt es zu Herzen. Und der König begann. Kommt näher, Grimbart, und seht. Also fastet der Klausner, und so beweist er die Buße. Doch was helfen die Worte? Vernehmet, trauriger Henning, eurer Tochter ermangle es an nichts, was irgend den Toten nur zurechte geschieht. Ich lasse ihr Vigilie singen, sie mit großer Ehre zur Erde bestatten. Dann wollen wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken. Da gebot der König, man solle Vigilie singen. Domino Placebo begann die Gemeinde, sie sangen alle Verse davon. Ich könnte ferner erzählen, wer die Lektion gesungen und wer die Responsen, aber es währte zu lang, ich lasse es lieber bewenden. In ein Grab ward die Leiche gelegt und darüber ein schöner Marmorstein, poliert wie Glas, gehauen im Viereck, groß und dick. Und oben darauf war deutlich zu lesen, Kratzefuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen, legte viel Eier ins Nest und wusste klüglich zu scharren. Ach, hier liegt sie, durch Reinekens Mord den ihren genommen. Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, Rat mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte. Und sie rieten zuletzt, man habe dem listigen Frevler einen Boten zu senden, dass er um Liebes und Leides nicht sich entzöge, er solle sich stellen am Hofe des Königs. Braun den Bären ernannte man aber zum Boten. Ich sag es, euer Gebieter, dass ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet. Doch rat ich zur Vorsicht, denn es ist Reinecke falsch und boshaft. Allerlei Listen wird er gebrauchen, er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen, hintergehen, wie er nur kann. Mitnichten, mein allergnädigster König. Bleibt ruhig, sollte er sich irgend nur vermessen und mir zum Hohne das Mindeste wagen. Seht, ich schwöre es bei Gott, der möge mich strafen, wofern ich ihm nicht grimmig vergölte, dass er zu bleiben nicht wüsste. Also wandelte Braun auf seinem Weg zum Gebirge stolzen Mutes dahin, wo Reinecke pflegte zu jagen. Da hatte Reinecke schöne Gebäude. Von allen Schlössern und Burgen, deren ihm viele gehörten, war Malepartus die beste. Reinecke wohnte da selbst, sobald er Übels besorgte. Braun erreichte das Schloss und fand die gewöhnliche Pforte fest verschlossen. Da trat er davor und besann sich ein wenig. Endlich rief er und sprach: Herr Neffe, seid ihr zu Hause? Braun, der Bär ist gekommen, des Königs gerichtlicher Bote. Denn es hat der König geschworen, ihr sollet bei Hofe vor Gericht euch stellen, ich soll euch holen, damit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben keinem verweigert. Oder es soll euch das Leben kosten. Denn bleibt ihr da hinten, ist mit Galgen und Rad euch gedroht. Drum wählet das Beste. Kommt und folgt mir nach, sonst möcht es euch übel bekommen. Reinecke hörte genau von Anfang zum Ende die Rede, lag und lauerte still. Doch fürchtet er klüglich, andere möchten noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Als er sich aber versichert, der Bär sei einzeln gekommen, ging er listig hinaus und begrüßte ihn. Wertester Oheim, seid willkommen. Verzeiht mir, ich habe Vesper gelesen. Darum ließ ich euch warten. Ich danke euch, dass ihr gekommen, denn es nutzt mir gewiss bei Hofe, so darf ich es hoffen. Seid zu jeglicher Stunde, mein Oheim, willkommen. Indessen bleibt der Tadel für den, der euch die Reise befohlen, denn sie ist weit und beschwerlich. O Himmel, wie ihr erhitzt seid, eure Haare sind nass und euer Odem beklommen. Hatte der mächtige König sonst keinen Boten zu senden als den edelsten Mann, den er am meisten erhöht? Aber so sollte es wohl sein, zu meinem Vorteil. Ich bitte, helft mir am Hofe des Königs, allwo man mich übel verleumdet. Morgen setzte ich mir vor, trotz meiner misslichen Lage frei nach Hofe zu gehen, und so gedenke ich noch immer, nur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider habe ich zu viel von einer Speise gegessen, die mir übel bekommt. Sie schmerzt mich gewaltig im Leibe. Neffe, was war es? Könnte es mir helfen, wenn ich es erzähle? Kümmerlich frisst ich mein Leben. Ich leide es aber geduldig. Ist ein armer Mann doch kein Graf? Und findet zuweilen sich für uns nie unser nichts Besseres, müssen wir freilich Honigscheiben verzehren. Die sind wohl immer zu haben. Doch ich esse sie nur aus Not. Nun bin ich geschwollen. Ei, verschmäht ihr so den Honig, den mancher begehret? Honig, muss ich euch sagen, geht mir über alle Gerichte. Wenigstens mir, oh, schafft mir davon. Es soll euch nicht reuen. Dienen werd ich euch wieder. Ich schwör's, es ist ernstlich gesprochen. Ist dem also, Herr Oheim, da kann ich gar leichtlich euch dienen, denn der Bauer Rüsteviel wohnt am Fuße des Berges. Honig hat er. Gewiss, mit allem eurem Geschlechte seid ihr niemals so viel beisammen. O, führt mich. Eilig, eilig dahin, Herr Neffe. Ich will es gedenken. Schafft mir Honig. Und wenn ich auch nicht gesättiget werde. Gehen wir, es soll an Honig nicht fehlen. Heute bin ich zwar schlecht zu Fuße, doch soll mir die Liebe, die ich euch lange gewidmet, die sauren Tritte versüßen. Honig satt mache ich euch heute, so viel ihr nur immer tragen möget. Es meinte der Schalk die Schläge des zornigen Bauern. Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune. Und sie kamen zu Rüstevils Hofe. Das freute den Bären, aber vergebens, wie Toren sich oft mit Hoffnung betrügen. Abend war es geworden, und Reineke wusste, im Hofe lag ein eichener Stamm. Man hatte diesen zu trennen schon zwei tüchtige Keile hineingetrieben, und oben klaffte gespalten der Baum fast ellenweit. Reineke merkt es, und er sagte: Mein Oheim, in diesem Baume befindet sich des Honiges mehr, als ihr vermutet. Nun steckt eure Schnauze hinein, so tief ihr möget. Nur rat ich, nehmt nicht gierig zu viel, es möchte euch übel bekommen. Meint ihr, Herr Neffe, ich sei ein Vielfraß? Mitnichten. Maß ist überall gut, bei allen Dingen. Und also ließ der Bär sich betören und steckte den Kopf in die Spalte bis an die Ohren hinein und auch die vordersten Füße. Reineke machte sich dran. Mit vielem Ziehen und Zerren brachte er die Keile heraus. Nun war der Braune gefangen. Haupt und Füße geklemmt. Es half kein Schelten noch Schmeicheln. Heulend plärrte der Bär und mit den hintersten Füßen scharrt er grimmig und lärmte so sehr, dass Rüsteviel aufsprang. Was es nur wäre, dachte der Meister und brachte sein Beil mit. Braun befand sich indessen in großen Ängsten. Die Spalte klemmt ihn gewaltig. Er zog und zerrte, brüllend vor Schmerzen, aber mit alle der Pein war nichts gewonnen. Er glaubte nimmer von dannen zu kommen. So meint auch Reineke freudig. Als er Rüsteviel sah von ferne schreiten, da rief er: Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs. Sagt, wie schmeckt es? Rüsteviel kommt und will euch bewirten. Nach der Mahlzeit bringt ein Schlückchen. Es möge euch bekommen. Da ging Reineke wieder nach Malepartus der Feste. Aber Rüsteviel kam, und als er den Bären erblickte, lief er, die Bauern zu rufen, die noch in der Schenke beisammen schmauseten. Kommt, ihr Leute! In meinem Hofe gefangen hat sich ein Bär. Ich sage die Wahrheit. Der Braune hörte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Nöten und er riss mit Gewalt das Haupt aus der Spalte. Da blieb ihm Haut und Haar des Gesichts bis zu den Ohren im Baume. Nein, kein kläglicher Tier hat jemand gesehen. Es rieselt über die Ohren das Blut. Er raste sinnlos. Die Klauen und von den Füßen das Fell blieb in der klemmenden Spalte. Leider schmeckte dies nicht nach süßem Honig, wozu ihm Reinecke Hoffnung gemacht. Die Reise war übel geraten. Eine sorgliche Fahrt war dem Braunen geworden. Es blutete ihm der Bart und die Füße dazu. Er konnte nicht stehen, konnte nicht kriechen noch gehen. Und Rüstefiel eilte zu schlagen. Alle fielen ihn an, die mit dem Meister gekommen. Einige hier mit Spießen, dort andere mit Beilen. Es brachte Hammer und Zange der Schmied. Es kamen andere mit Schaufeln. Ja, der Pfarrer und Küster, sie kamen mit ihrem Geräte. Auch die Köchin des Pfaffen. Sie hieß Frau Jutta, sie konnte Grütze bereiten und kochen wie keine, blieb nicht da hinten, kamen gelaufen und schlugen drauf los und riefen und schlugen, dass er vor schmerzlicher Angst im eigenen Unflat sich wälzte. Nun sprang Rüstefiels Bruder hinzu und schlug mit dem langen, dicken Knüttel den Bären aufs Haupt, dass Hören und Sehen ihm verging. Doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage. Rasend fuhr er unter die Weiber, die untereinander taumelten, fielen und schrien, und einige stürzten ins Wasser, und das Wasser war tief. Da rief der Pfarrer und sagte: Seht, da unten schwimmt Frau Jutte, die Köchin, im Pelze, und der Rocken ist hier. Oh, helft ihr Männer, ich gebe Bier 2 Tonnen zum Lohn und großen Ablass und Gnade. Alle ließen für tot den Bären liegen und eilten nach den Weibern ans Wasser. Man zog aufs Trockene die Fünfe. Da inzwischen die Männer am Ufer beschäftigt waren, kroch der Bär ins Wasser vor großem Elend und brummte vor entsetzlichem Weh. Er wollte sich lieber ersäufen, als die Schläge so schändlich erdulden. Er hatte zu schwimmen nie versucht und hoffte sogleich, das Leben zu enden. Wider Vermuten fühlt er sich schwimmen. Und glücklich getragen ward er vom Wasser hinab. Es sahen ihn alle die Bauern, und sie waren verdrießlich und schalten über die Weiber. Seht, das wird uns gewiss zur ewigen Schande gereichen. Ach, besser blieben sie doch zu Hause, die Weiber. Er schwimmet seiner Wege. Braun schwamm dahin und fluchte den Bauern, fluchte Reinecken, der ihn verriet. Mit solchen Gebeten schwamm er weiter. Es trieb ihn der Strom, der reißend und groß war, binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter. Und da kroch er ans Land am selbigen Ufer und keuchte. Kein bedrängteres Tier hat je die Sonne gesehen. Doch er raffte sich auf und schleppte mit grässlichen Schmerzen durch 4 Tage sich fort, und endlich kam er zu Hofe. Guter, gnädiger Gott, erkenne ich Braunen? Wie kommt er so elendig geschändet? O König! Leider erbärmlich ist das Ungemach, das ihr erblickt. So hat mich der Frevler Reinecke schändlich verraten. So gnade Gott ihn, dem Sünder. Rächen will ich gewiss, ohne alle Gnade, den Frevel. Solch einen Herrn wie Braun, den sollte Reinecke schänden? Ja, bei meiner Ehre, bei meiner Krone, das schwöre ich. Alles soll Reinecke büßen, was Braun zu Rechte begehret. Halt ich mein Wort nicht, so trage ich kein Schwert mehr. Ich will es geloben. Und der König gebot, es solle der Rat sich versammeln, überlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. Alle rieten darauf, wofern es dem König beliebte, solle man Reinecken abermals fordern. Er solle sich stellen, gegen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es könne Hinze der Kater sogleich die Botschaft Reinecken bringen, weil er klug und gewandt sei. So rieten sie alle zusammen. Und es vereinigte sich der König mit seinen Genossen, sprach zu Hinzen: Merket mir recht die Meinung der Herren. Ließe er sich zum 3. Mal fordern, so soll es ihm selbst und seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaden gereichen. Ist er klug, so komm er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lehre. Andere verachtet er nur, doch eurem Rate gehorcht er. Mein Herr und Gebieter, zum Schaden oder zum Frommen mag es gereichen. Komm ich zu ihm, wie soll ich's beginnen? Meinetwegen tut oder lasst es, aber ich dächte, jeden anderen zu schicken ist besser, da ich so klein bin. Braun, der Bär, ist so groß und stark und könnt ihn nicht zwingen. Welcher Weise soll ich es enden? hab mich entschuldigt. Du beredest mich nicht, es ist so beschlossen. Man findet manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem Großen fremd ist. Seid ihr auch gleich kein Riese gewachsen, seid ihr doch klug und gelehrt. So geht nun. Mein hoher Gebieter, euer Wille geschehe. Und kann ich ein Zeichen erblicken? Rechte Hand am Wege? So wird die Reise gelingen. Als nun Hinze der Kater ein Stückchen Weges gegangen, einen Martinsvogel erblickte von weitem. Da rief er: Edler Vogel, Glück auf! O, wende die Flügel und fliege her zu meiner Rechten! Es flog der Vogel und setzte sich zur Linken des Katers auf einem Baume zu singen. Hinze betrübte sich sehr. Er glaubte, sein Unglück zu hören. Doch er machte nun selber sich Mut, wie mehrere pflegen. Immer wandert er fort nach Malepartus. Da fand er vor dem Hause Reineke sitzen. Er grüßt ihn und sagte: Gott erreiche der Gute, bescher euch glücklichen Abend. Euer Leben bedrohet der König, wofern ihr euch weigert, mit nach Hofe zu kommen. Willkommen, geliebtester Neffe. Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er dachte nicht so. In seinem verräterischen Herzen neue Tücke sann er sich aus. Er wollte den Boten wieder geschändet nach Hofe senden. Er nannte den Kater immer seinen Neffen und sagte: Neffe, was setzt man euch für Speise nur vor? Man schläft gesättiget besser. Einmal bin ich der Wirt. Wir gingen dann morgen am Tage beide nach Hofe. So dünkt es mich gut. Es wäre besser, wir machten gleich uns fort nach Hofe, so wie wir gehen und stehen. Auf der Heide scheint der Mond, die Wege sind trocken. Vetter, verzeiht, ich finde bei Nacht das Reisen gefährlich. Mancher grüßet uns freundlich bei Tage, doch käm er im Finstern uns in den Weg, es möchte wohl kaum zum Besten geraten. So lasst es mich wissen, mein Neffe, bleib ich, was sollen wir essen? Ärmlich behelfen wir uns, doch wenn ihr bleibet, so bring ich frische Honigscheiben hervor. Ich bringe die klärsten. Niemals esse ich dergleichen. So gibt eine Maus her, mit dieser bin ich am besten versorgt. Und spare den Honig für andere. Esst ihr Mäuse so gern? Mein Neffe redet mir ernstlich. Damit kann ich euch dienen. Es hat mein Nachbar, der Pfaffe, eine Scheune im Hofe. Darin sind Mäuse. Man führe sie auf keinem Wagen hinweg. Ich höre den Pfaffen klagen, dass sie bei Tag und Nacht ihm lästiger werden. Tut mir die Liebe und bringt mich hin zu den Mäusen. Denn über alles lob ich mir Mäuse, die schmecken am besten. Nun wahrhaftig, ihr sollt mir ein herrliches Gastmahl genießen. Da mir bekannt ist, womit ich euch diene, so lasst uns nicht zaudern. Hinze glaubt ihm und folgte. Sie kamen zur Scheune des Pfaffen zu der lehmernen Wand. Die hat der Reineke gestern klug durchgraben und hatte durchs Loch dem schlafenden Pfaffen seiner Hähne den Besten entwendet. Das wollte Martinchen rächen, des geistlichen Herrn geliebter Neffe. Er knüpfte klug vor die Öffnung den Strick mit einer Schlinge, so hofft er seinen Hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reineke wusst und merkte sich das und sagte: Geliebter Neffe, kriechet hinein gerade zur Öffnung, ich halte Wache davor, indessen ihr mauset. Ihr werdet zu Haufen sie im Dunkeln erhaschen. Höret, wie munter sie pfeifen. Glaubet ihr, Reineke, ehrlich, es sei ihr sicher zu kriechen? Denn es haben mitunter die Pfaffen auch Böses im Sinne. Seid ihr so blöde? Wir gehen zurück. Es soll euch mein Weibchen gut und mit Ehren empfangen ein schmackhaft Essen bereiten. Wenn es auch Mäuse nicht sind, so lasst es uns fröhlich verzehren. Aber Hinze der Kater sprang in die Öffnung. Er schämte sich vor Reinekens spottenden Worten und fiel in die Schlinge. Also empfangen Reinekens Gäste die böse Bewirtung. Da nun Hinze den Strick an seinem Halse verspürte, fuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam, denn er sprang mit Gewalt. Da zog der Strick sich zusammen. Kläglich rief er Reineken zu, der außer dem Loche horchte, sich hämisch erfreute und so zur Öffnung hineinsprach: Hinze, wie schmecken die Mäuse? Ihr findet sie, glaube ich, gemästet. Wüsste Martinchen doch nur, dass ihr sein Wildbrett verzehret. Sicher brecht euch Senf, er ist ein höflicher Knabe. Singet man so zu Hofe beim Essen? Dann ging er von dannen. Aber er ging nicht allein, um Diebereien zu üben. Ehebruch, Rauben und Mord und Verrat, er hielt es nicht sündlich. Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schöne Gieremund wollte er besuchen, in doppelter Absicht. Fürs Erste hoffte er von ihr zu erfahren, was eigentlich Isegrim klagte. Zweitens wollte der Schalk die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach Hofe gegangen, das wollte er benutzen. Reineke trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht heimisch. Grüß euch Gott, Stiefkinderchen? So seine Worte, nicht mehr und nicht minder. Freundlich nickte er den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Gieremund kam des Morgens, wie es nur tagte, sprach sie: Ihr Kinder, ist niemand kommen nach mir zu fragen? Soeben geht Herr Pater Reineke fort. Er wünscht euch zu sprechen. Alle, wie wir hier sind, hat er Stiefkinder geheißen. Das kränkt Gieremund sehr. Ihr soll es bezahlen. Sie eilte diesen Frevel zu rächen zur selben Stunde. Sie wusste, wo er pflegte zu gehen. Sie erreicht ihn. Zornig begann sie: Was für Worte sind das? Und was für schimpfliche Reden habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? Büßen sollt ihr dafür! Sie fasst ihn am Barte. Da fühlt er ihrer Zähne Gewalt und lief und wollte ihr entweichen. Sie behend strich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten. Ein verfallenes Schloss war in der Nähe gelegen. Hastig liefen die beiden hinein. Es hatte sich aber altershalb die Mauer an einem Turme gespalten. Reineke schlupfte hindurch, allein er musste sich zwängen, denn die Spalte war eng. Und eilig steckte die Wölfin, groß und stark wie sie war, den Kopf in die Spalte. Sie drängte, schob und brach und zog und wollte folgen, und immer klemmte sie tiefer sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts. Da das Reineke sah, lief er zur anderen Seite krummen Weges herein und kam und macht ihr zu schaffen. Aber sie ließ es an Worten nicht fehlen, sie schalt ihn: Du handelst als ein Schelm, ein Dieb. Ist dergleichen jemals geschehen? Ist es noch niemals geschehen, so mag es jetzt so geschehen. Wenig Ehre verschafft es, sein Weib mit anderen zu sparen, wie nun Reineke tat. Gleich viel war alles dem Bösen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, war schon Reineke weg und seine Straße gegangen. Und so dachte die Frau, sich selber Recht zu verschaffen, ihrer Ehre zu wahren, und doppelt war sie verloren. Lasset uns aber zurück nach Hinzen sehen. Der Arme, da er gefangen sich fühlte, beklagte nach Weise der Kater sich erbärmlich. Das hörte Martinchen und sprang aus dem Bette, zündete hurtig ein Licht an, im Hause schliefen die Leute, weckte Vater und Mutter darauf und alles Gesinde. Sie kamen alle, groß und klein, ja selbst der Pater erhob sich, warf ein Mäntelchen um, es lief mit doppelten Lichtern seine Köchin voran, und eilig hatte Martinchen einen Knüttel gefasst und machte sich über den Kater, traf ihm Haut und Haupt und schlug ihm grimmig ein Aug aus. Hinze dachte zu sterben. Da sprang er wütend entschlossen zwischen die Schenkel des Pfaffen und biss und kratzte gefährlich, schändete grimmig den Mann und rächte grausam das Auge. Schreiend stürzte der Pater und fiel ohnmächtig zur Erden. Unbedachtsam schimpfte die Köchin, es habe der Teufel ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet. Und doppelt dreifach schwur sie, wie gern verlöre sie, wäre das Unglück nicht dem Herrn begegnet, ihr bisschen habe zusammen. Ja, sie schwur, ein Schatz von Golde, wenn sie ihn hätte, sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollte ihn missen. So jammerte sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung. Endlich brachten sie ihn mit vielen Klagen zu Bette, ließen Hinzen am Strick und hatten seiner vergessen. Als nun Hinze der Kater in seiner Not sich allein sah, schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nahe dem Tode, fasst er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt ihn behende, und es gelang ihm, der Strick zerriss. Wie fand er sich glücklich? Eilte dem Ort zu entfliehen, wo er so vieles erduldet, nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte. Und des Königes Zorn entbrannte heftig. Er dräute dem Verräter den Tod ohne alle Gnade. Da ließ er seine Räte versammeln, es kamen seine Baronen, seine Weisen zu ihm. Er fragte, wie man den Frevler endlich brächte zurecht. Ich fürchte, keiner von allen ginge dem tückischen Manne die dritte Ladung zu bringen. Wer hat ein Auge zu viel? Wer mag verwegen genug, sein Leib und Leben zu wagen, um diesen bösen Verräter, seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen und dennoch am Ende Reinecke nicht zu stellen? Ich denke, niemand versucht es. Überlaut versetzte der Dachs: Herr König, begehret ihr es von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten. Sei es, wie es auch sei. Wollt ihr mich öffentlich senden? Oder gehe ich, als käme ich von selber? Ihr dürft nur befehlen. Geht denn. Alle, die klagen, ihr habt sie sämtlich vernommen. Es ist ein gefährlicher Mann. Drum geht weislich zu Werke. So betrat Grimbart den Weg nach Malepartus, der Feste. Reinecke fand er daselbst mit Weib und Kindern. Mein edler Oheim Reinecke, seid mir gegrüßt. Ihr seid ein gelehrter, weiser, kluger Mann. Wir müssen uns alle verwundern, wie ihr des Königes Ladung verachtet. Ich sage, verspottet. Heute werdet ihr nun zum dritten Male geladen. Stellt ihr euch nicht, so seid ihr verurteilt. Dann führet der König seine Vasallen hierher, euch einzuschließen, in dieser Feste Malepartus euch zu belagern. So geht ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben zugrunde. Neffe, ihr ratet mir wohl, dass ich zu Hofe mich stelle, meines Rechtes selber zu wahren. Ich hoffe, der König wird mir Gnade gewähren. Er weiß, wie sehr ich ihm nütze. Aber er weiß auch, wie sehr ich deshalb den anderen verhasst bin. Denn versammeln sich König und Herren in kitzligen Sachen klugen Rat zu ersinnen, so muss ihn Reinecke finden. Das missgönnen mir viele, die habe ich leider zu fürchten. Gleichwohl finde ich es besser, mit euch nach Hofe zu wandeln, als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Ängsten und Gefahren zu stürzen. Wir wären alle verloren, denn der König ist mir zu mächtig. Wir können versuchen, gute Verträge vielleicht mit unseren Feinden zu schließen. Also schied er von dannen, mit Grimbart, seinem Begleiter, ließ Frau Ermelin dort mit beiden Söhnen. So lebet recht wohl denn, mein Weib, und nehmet Frau Ermelin der Kinder. Ich empfehle es euch wahr, vor allen anderen des Jüngsten, Reinhards. Es stehen ihm die Zähne so artig ums Mäulchen. Ich hoffe, er wird der leibhaftige Vater. Und hier ist Rossel, das Schelmchen, der mir ebenso lieb ist. Oh, tut den Kindern zusammen etwas zu gut, indes ich weg bin. Ich will's euch gedenken, kehre ich glücklich zurück, und ihr gehorchet den Worten. Beide waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen, als zu Grimbart Reinecke sprach: Mein teuerster Neffe, wertester Freund, ich muss euch gestehen, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht des ängstlichen, bangen Gedankens, dass ich wirklich dem Tod entgegengehe. Da sehe ich meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. Ach, ihr glaubet mir nicht die Unruhe, die ich empfinde. Lasst mich beichten. Höret mich an, kein anderer Pater ist in der Nähe zu finden, und habe ich alles vom Herzen, werde ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Höret mich an. Verrede zuerst das Rauben und Stehlen, allen bösen Verrat und andere gewöhnliche Tücken. Sonst kann euch die Beichte nicht helfen. Ich weiß es, mein Grimbart. Drum lasst mich beginnen und höret bedächtig. Confiteor tibi pater et mater, dass ich der Otter, dass ich dem Kater und manchen gar manche Tücke versetzte. Rede Deutsch, damit ich's verstehe. Ich habe mich freilich, wie sollte ich's leugnen, gegen alle Tiere, die jetzt so leben, versündigt. Alles zu beichten, fände ich nicht Zeit. Sprecht mich los nun, ich werde demütig jede Buße vollbringen, die ihr mir auflegt. Grimbart wusste sich schon in solchen Fällen zu nehmen, brach ein Reißchen am Wege. Dann sprach er: Oheim, nun schlagt euch dreimal über den Rücken mit diesem Reißchen und legt es, wie ich's euch zeige, zur Erde und springet dreimal darüber. Dann mit Sanftmut küsset das Reiß und zeigt euch Gehorsam. Solche Buße lege ich euch auf und spreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb euch alles im Namen des Herrn, so viel ihr immer begangen. Und so war die Beichte vollendet. Da gingen sie weiter nach des Königes Hof, der fromme Grimbart und jener kamen durch schwärzliche, fette Gebreite. Sie sahen ein Kloster rechter Hand des Weges. Es dienten geistliche Frauen spat und früh dem Herrn daselbst und nährten im Hofe viele Hühner und Hähne mit manchem schönen Kapaune. Reineke pflegte sie oft zu besuchen. Teuerster Neffe, unser kürzester Weg geht an der Mauer vorüber. Aber er meinte die Hühner, wie sie im Freien spazierten. Da verdrehte der Fuchs die gierigen Augen im Kopfe. Ja, vor allem gefiel ihm ein Hahn, der jung und gemästet hinter den anderen spazierte. Den fasst er treulich ins Auge und hastig sprang er hinter ihm drein, es stoben die Federn. Aber Grimbart entrüstet verwies ihm den schändlichen Rückfall. Handelt ihr so, unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder um ein Huhn in Sünde geraten, nachdem ihr gebeichtet? Hab ich es doch in Gedanken getan. Oh, teuerster Neffe, bitte zu Gott, er möge die Sünde mir gnädig vergeben. Nimmer tue ich es wieder und lasse es gerne. Sie kamen um das Kloster herum in ihre Straße. Sie mussten über ein schmales Brückchen hinüber und Reineke blickte wieder nach den Hühnern zurück. Er zwang sich vergebens. Hätte jemand das Haupt ihm abgeschlagen, es wäre nach den Hühnern geflogen. So heftig war die Begierde. Grimbart sah es. Was sehe ich? Wo lasst ihr, Oheim, die Augen wieder spazieren? Fürwahr, ihr seid ein hässlicher Vielfraß. Zu Unrecht beschuldigt ihr mich. Das macht ihr übel, Herr Neffe. Übereilet euch nicht und störet nicht meine Gebete. Lasst ein Paternoster mich sprechen. Die Seelen der Hühner und der Gänse bedürfen es wohl, so viel ich den Nonnen diesen heiligen Frauen durch meine Klugheit entrissen. Grimbart schwieg. Und Reineke Fuchs verwandte das Haupt nicht von den Hühnern, solang er sie sah. Doch endlich gelangten sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hofe. Und als Reineke nun die Burg des Königs erblickte, ward er innig betrübt, denn heftig war er beschuldigt. Als man bei Hofe vernahm, es komme Reineke wirklich, drängte sich jeder heraus, ihn zu sehen, die Großen und Kleinen. Wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineken deuchte, das sei von keiner Bedeutung. Wenigstens stellt er sich so, da er mit Grimbart im Dachse jetzt so dreist und zierlich die hohe Straße daherging. Mutig kam er heran und gelassen, als wäre er des Königs eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen. Ja, so trat er vor Nobel den König und stand im Palaste mitten unter den Herren. Er wusste sich ruhig zu stellen. Edler König, gnädiger Herr, gütig seid ihr und groß. Darum bitte ich von euch, mich heute rechtlich zu hören. Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade je gefunden als mich. Das darf ich kühnlich behaupten. Viele weiß ich am Hofe, die mich darüber verfolgen. Aber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Vortrag, hört den Beklagten so gut als den Kläger. Und haben sie vieles mir im Rücken gelogen, so bleib ich ruhig und denke, meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung. Schweiget! Es ist genug! Es hilft kein Schwätzen und Schmeicheln. Euer Frevel ist laut. Und euch erwartet die Strafe. Habt ihr den Frieden gehalten, den ich den Tieren geboten, den ich geschworen? Da steht der Hahn. Ihr habt ihm die Kinder, falscher, leidiger Dieb, eins nach dem anderen entrissen. Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaube ich, beweisen, wenn ihr mein Ansehen schmäht und meine Diener beschädigt. Seine Gesundheit verlor der arme Hinze. Wie langsam wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen. Aber ich schelt euch nicht weiter, denn hier sind Kläger die Menge, viele bewiesene Taten. Ihr möchtet schwerlich entkommen. Bin ich? gnädiger Herr, deswegen strafbar? Kann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte wieder zurückkehrt? Wagte er sich doch und wollte vermessen, Rüste viels Honig verzehren? Und kamen die tölpischen Bauern ihm zu Leibe, so ist er stark ja und mächtig an Gliedern? Schlugen und schimpften sie ihn, ehe er ins Wasser gekommen, hätte als rüstiger Mann die Schande billig gerochen? Und wenn Hinze, der Kater, den ich mit Ehren empfangen, nach Vermögen bewirtet, sich nicht vom Stehlen enthalten in die Wohnung des Pfaffen, so sehr ich ihn treulich verwarnte, sich bei Nacht geschlichen und dort was Übels erfahren, habe ich Strafe verdient, weil jene töricht gehandelt? Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen verfahren und so klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen. Mag es zum Nutzen, mag es zum Schaden auch immer gereichen. Soll ich gesotten, gebraten, geblendet oder gehangen werden oder geköpft, so mag es eben geschehen. Alle sind wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Händen. Mächtig seid ihr und stark, was widerstünde der Schwache. Wollt ihr mich töten, es würde für wahr ein geringer Gewinn sein, doch es komme, was will, ich stehe redlich zurechte. Und es kamen herbei, um zu klagen, unzählige Vögel und der Tiere so viel, wer wüsste die Menge zu nennen. Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, alt und neue Geschichten brachten sie vor. Man hatte noch nie an einem Gerichtstag vor des Königs Thron so viele Beschwerden gehört. Reineke stand und wusste darauf sehr künstlich zu dienen. Denn ergriff er das Wort, so floss die zierliche Rede seiner Entschuldigung her, als wäre es lautere Wahrheit. Alles wusste er beiseite zu lehnen und alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt ihn entschuldigt. Ja, er hatte noch übriges Recht und vieles zu klagen. Aber es standen zuletzt wahrhaftige, redliche Männer gegen Reineken auf, die wieder ihn zeugten, und alle seine Frevel fanden sich klar. Nun war es geschehen, denn im Rate des Königs mit einer Stimme beschloss man: Reineke Fuchs ist schuldig des Todes. So soll man ihn fahren, soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er seine schweren Verbrechen mit schmählichem Tode verbüße. Jetzt gab Reineke selbst das Spiel verloren. Es hatten seine klugen Worte nur wenig geholfen. Der König sprach das Urteil selber. Da schwebte dem losen Verbrecher, als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende vor Augen. Wie nun nach Urteil und Recht gebunden Reineke dastand, seine Feinde sich regten, zum Tod ihn eilen zu führen, standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert. Martin der Affe mit Grimbart und vielen aus Reinekens Sippschaft. Ungern hörten sie an das Urteil und trauerten alle mehr, als man dächte. Denn Reineke war der ersten Baronen einer und stand nun entsetzt von allen Ehren und Würden und zum schmählichen Tode verdammt. Wie musste der Anblick seine Verwandten empören. Sie nahmen alle zusammen Urlaub vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren. Aber der König ward es verdrießlich, dass ihn so viele Ritter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Verwandten, die sich mit Reinekens Tod sehr unzufrieden entfernten. Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten: Freilich ist Reineke boshaft. Allein man sollte bedenken, viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hofe. Aber Isegrim, Braun und Hinze der Kater, sie waren um den Gebundenen beschäftigt. Sie wollten die schändliche Strafe, wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, führten ihn hastig hinaus und sahen den Galgen von Ferne. König erhob sich mit allen Herren des Hofes, um das Urteil vollstrecken zu sehen. Es schloss an den Zug sich auch die Königin an, von ihren Frauen begleitet. Hinter ihnen strömte die Menge der Armen und Reichen. Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen. Ängstlich dachte Reineke nun: Möchte ich in diesen großen Nöten geschwind was Glückliches Neues ersinnen, dass der König mir gnädig das Leben schenkt und diese grimmigen Feinde, die drei, in Schaden und Schande gerieten. Lasst uns alles bedenken und helfe, was helfen kann. Denn hier gilt es den Hals, die Not ist dringend. Wie soll ich entkommen? Alles Übel häuft sich auf mich. Könnt ihr zu Worte nur kommen, wahrlich, sie hinge mich nicht. Ich lasse die Hoffnung nicht fahren. Und er wandte sich drauf von der Leiter zum Volke. Hört! Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werde ihm nicht entgehen. Nur bitte ich euch alle, so viele mich hören, um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlasse. Gerne möchte ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte noch zum letzten Mal öffentlich sprechen und redlich bekennen alles Übel, das ich getan, damit nicht ein anderer etwa dieses und jenes von mir im stillen begangenen, unbekannten Verbrechens dereinst bezichtiget werde. So verhüt ich zuletzt noch manches Übel und hoffen kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken. Viele jammerte das. Sie sprachen untereinander, klein ist die Bitte, gering nur die Frist. Sie baten den König und der König vergönnt es. Da wurde es Reineken wieder etwas leichter ums Herz. Er hoffte glücklichen Ausgang. Gleich benützt er den Raum, der ihm vergönnt war, und sagte, Spiritus Domini, helfe mir nun. Ich sehe nicht einen unter der großen Versammlung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst, ich war noch ein kleiner Kumpan und hatte die Brüste kaum zu saugen verlernt. Da folgte ich meinen Begierden unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der Herde sich im Freien zerstreuten. Ich hörte die blökenden Stimmen gar zu gern. Da lüstete mich nach leckerer Speise, lernte hurtig sie kennen. Ein Lämmchen biss ich zu Tode, leckte das Blut, schmeckte mir köstlich. Und tötete weiter 4 der jüngsten Ziegen und aß sie und übte mich ferner. Dann begegnet es mir, in einem Winter am Rheine lernte ich Isegrim kennen. Wir schlossen ein Bündnis und gelobten einander als treue Gesellen zu wandern. Leider sollte ich dadurch mir manches Übel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stahl er das Große, stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das sollte gemein sein, aber es war nicht gemein, wie billig. Er teilte nach Willkür, niemals empfing ich die Hälfte. Ach, Schlimmeres habe ich erfahren. Na, aber Gott sei gedankt, ich litt deswegen nicht Hunger. Heimlich nährte ich mich wohl von meinem herrlichen Schatze. Von dem Silber und Golde, das ich an sicherer Stätte heimlich verwahre, das habe ich genug. Es schafft mir wahrhaftig ihn kein Wagen hinweg, und wenn er 7 Mal führe. Und es horchte der König, da von dem Schatze gesagt ward, neigte sich vor und sprach, von wannen ist er euch kommen? Saget an, ich meine den Schatz. Allergnädigster König, dieses Geheimnis verhehl ich euch nicht. Was könnte es mir helfen? Denn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen. Aber wie ihr befehlt, will ich euch alles erzählen, denn es muss nun einmal heraus. Um Liebes und Leides möchte ich wahrhaftig das große Geheimnis nicht länger verhehlen, denn der Schatz war gestohlen. Es hatten sich viele verschworen, euch, Herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde nicht der Schatz mit Klugheit entwendet, so war es geschehen. Und die Königin hörte bestürzt die grässliche Rede, das verworrene Geheimnis von ihres Gemahles Ermordung. Ich vermahne euch, Reineke Fuchs, bedenket, die lange Heimfahrt steht euch bevor, entladet reuch die Seele. Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde. Ein jeglicher schweige. Reineke, komme nun wieder herab und trete mir näher. Denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie höre. Reinecke, der es vernahm, stand wieder getröstet. Die Leiter stieg er zum großen Verdruss der feindlich Gesinnten herunter und er nahte sich gleich dem König und seiner Gemahlin. Lasset uns deutlich vernehmen, wie diese Sache beschaffen. Saget die Wahrheit. Bedenkt das Gewissen. Entladet die Seele. Sterben muss ich nun wohl. Es ist kein Mittel dagegen. Sollte ich meine Seele beladen am Ende des Lebens, ewige Strafe verwirken, es wäre töricht gehandelt. Dass ich die Feinde, die mich dem Tode entgegengeführe, selbst verdorbe, das rettete mich aus allen Gefahren. Aber ich sehe schon, Lügen bedarf es über die Maßen. Besser ist es, dass ich bekenne. Und muss ich denn leider meine lieben Verwandten und Freunde verklagen? Ah, was kann ich dafür? Es drohen die Qualen der Hölle. Und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen schwer geworden ums Herz. Reinecke, sprichst du die Wahrheit? Freilich bin ich ein Sünder, doch heute rede ich die Wahrheit. Könnte es mir nutzen, wenn ich lüge, da würde ich mich selber ewig verdammen. Ihr wisst nun ja wohl, so ist es beschlossen, sterben muss ich, ich sehe den Tod und werde nicht lügen. Ach, seht, wie er bebt. Mich jammert seine Beklemmung. Seht ihn gnadenreich an, ich bitt euch, mein Herr, und erwäget. Manches Unheil wenden wir ab nach seinem Bekenntnis. Lasset uns je eher, je lieber den Grund der Geschichte vernehmen. Heißet jeglichen Schweigen und lasst ihn öffentlich sprechen. Und der König gebot, da schwieg die ganze Versammlung. Aber Reinecke sprach: Beliebt es euch, gnädiger König, so vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Vortrag ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau sein. Ihr erfahrt die Verschwörung und niemals denk ich zu schonen. Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich gewendet, seine Frevel wieder zu decken und andern zu schaden. Bodenlose Lügen ersann er, beschimpfte den Vater jenseits der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verleumdung, seinen redlichsten Freund, der ihm beständig gedienet. So erlaubt er sich alles, damit er seiner Erzählung Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte. Mein Herr Vater, o König, er war so glücklich gewesen, König Emrichs des mächtigen Schatz auf verborgenen Wegen einst zu entdecken. Doch brachte ihm der Fund gar wenig Nutzen, denn er überhub sich des großen Vermögens und schätzte seinesgleichen von nun an nicht mehr. Er suchte sich höhere Freunde. Hinze, den Kater, sendet er ab in die wilden Ardennen, Braun, den Bären zu suchen. Dem sollte er Treue versprechen, sollte ihn laden, nach Flandern zu kommen und König zu werden. Als nun Braun das Schreiben gelesen, erfreute es ihn herzlich. Unverdrossen und kühn begab er sich eilig nach Flandern, denn er hatte schon lange sowas in Gedanken getragen. Meinen Vater fand er da selbst, der sah ihn mit Freuden, sendete gleich nach Isegrim aus und nach Grimbart dem Weisen, um die vier verhandelten dann die Sache zusammen. Doch der fünfte dabei war Hinze, der Kater. Ein Dörfchen liegt allda, wird Ifte genannt. Und gerade da war es, zwischen Ifte und Gent, wo sie zusammen gehandelt. Eine lange, düstere Nacht verbarg die Versammlung. Nicht mit Gott! Es hatte der Teufel. Es hatte mein Vater sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen des Königes Tod. Beschlossen zusammen festen, ewigen Bund. Und also schwuren die Fünfe sämtlich auf Isegrims Haupt, sie wollten Braunen, den Bären, sich zum Könige wählen und auf dem Stuhle zu Aachen mit der goldenen Krone das Reich ihm festlich versichern. Seht, für alle fürchtet ich das. So wäre es geworden. Unser König ist edel geboren und mächtig und gnädig, dachte ich mir still bei mir. Es wäre ein trauriger Wechsel, einen Bären und tölpischen Taugenichts so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und suchte es zu hindern. Einmal lag ich versteckt in der Erde mit Sorgen und Sinnen, wie ich entdeckte den Schatz, von dem mir so vieles bekannt war. Da erblickt ich den Vater aus einer Ritze sich schleichen und scheu eilt er hinweg zu seinem Gewerbe. Da sann ich, ob sich der herrliche Schatz wohl in der Nähe befände. Die Ritze hatte ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten geöffnet, kroch begierig hinein, und da fand ich köstliche Sachen, feinen Silbers genug und roten Goldes. Wahrhaftig, auch der Älteste hier hat nie so vieles gesehen. Und ich machte mich dran mit meinem Weibe. Wir trugen, schleppten bei Tag und bei Nacht, uns fehlten Karren und Wagen. Viele Mühe kostet es uns und manche Beschwernis treulich hielt Frau Ermelin aus. So hatten wir endlich die Kleinode hinweg zu einer Stätte getragen, die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Vater täglich mit jenen zusammen, die unseren König verrieten. Kräftigen Nachdruck sollte das Geld den Worten verleihen. Und nachdem er nun alles besorgt, so eilte mein Vater über Feld und wollte den Schatz sich wieder beschauen. Doch je länger er scharrte, je weniger fand er. Vergebens war die Mühe, die er sich gab, und seine Verzweiflung, denn der Schatz war fort. Er konnte ihn nirgend entdecken. Und vor Ärger und Scham... Wie schrecklich quält die Erinnerung mich bei Tag und bei Nacht. Erhängte mein Vater sich selber. König und Königin hatten indes den Schatz zu gewinnen große Begierde gefühlt. Sie traten seitwärts und riefen Reineken, ihn besonders zu sprechen, und fragten behende: Saget an, wo habt ihr den Schatz? Wir möchten es wissen. Sagt uns frei, wo habt ihr den Schatz? Was könnte es mir helfen? Zeigt sich die herrlichen Güter dem Könige, der mich verurteilt? Glaubet ihr meinen Feinden doch mehr? Den Dieben und Mördern, die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen? Nein, lieber Reineke, nein, so soll es nicht werden. Leben lässt euch mein Herr, und das Vergangene vergisst er. Er bezwingt sich und zürnet nicht mehr. Doch möget ihr künftig klüger handeln und treu und gewärtig dem Könige bleiben. Glaubet ihm nicht. Fürwahr, sein bisheriges Leben hat ihm wenig Vertrauen erworben. Doch jetzt so bedenket, seinen Oheim, den Dachs, und seinen eigenen Vater hat er diesmal bezichtigt und ihre Frevel verkündigt. Wollt er, so konnte er sich schonen und konnte von anderen Tieren solche Geschichten erzählen. Er wird so töricht nicht lügen. Meinet ihr so? So will ich es tun. Und diese Verbrechen Reinekes über mich nehmen und seine verwundete Sache. Einmal traue ich, zum letzten Mal noch, das mag er bedenken, denn ich schwöre es ihm zu, bei meiner Krone. Wofern er künftig frevelt und lügt, soll es ihn ewig gereuen. Edler König, gnädiger Herr, was habt ihr nicht alles mir für Gnade bewiesen? Dagegen gebe ich euch willig, König Emmerich Schatz, so wie ihn dieser besessen. Wo er liegt, beschreibe ich euch nun. Ich sage die Wahrheit. Höret! Im Osten von Flandern ist eine Wüste. Darin liegt ein einzelner Busch, heißt Hüsterloh. Merket den Namen. Dann ist ein Brunn, der Krekelborn heißt. Ihr werdet verstehen, beide nicht weit auseinander. Dort begrub ich die Schätze. Krekelborn heißt die Stätte. Bei Krekelborn geht ihr vorüber, seht zwei junge Birken hernach und merket, die eine steht nicht weit von dem Brunnen. So geht nun, gnädiger König, grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schätze. Kratzt und scharret nur zu. Erst findet ihr Moos an den Wurzeln, dann entdeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeide, golden, künstlich und schön. Auch findet ihr Emmerichs Krone. Seht ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen? Ja, ich bin es gewiss, ihr denket meiner in Ehren. Ich habe wohl von Aachen gehört, wie auch von Lübeck und Köln und von Paris. Doch Hüsterloh hörte ich im Leben nicht einmal nennen, ebenso wenig als Krekelborn. Soll dich nicht fürchten, dass du uns wieder belügst und solche Namen erdichtest? Ihr müsst mich begleiten. Wie schätzt ich mich glücklich, gleich heute noch mit dem König zu gehen und ihm nach Flandern zu folgen? Aber es müsst euch zur Sünde gereichen. So sehr ich mich schäme, muss es heraus, wie gern ich es auch noch länger verschwiege. Isegrim ließ vor einiger Zeit zum Mönche sich weihen, zwar nicht etwa dem Herrn zu dienen, er diente dem Magen, zehrte das Kloster fast auf, man reichte ihm für Sechse zu essen, alles war ihm zu wenig. Er klagte mir Hunger und Kummer, endlich erbarmet es mich, als ich ihn mager und krank sah, half ihm treulich davon, er ist mein naher Verwandter. Und nun hab ich darum den Bann des Papstes verschuldet. Möchte nun ohne Verzug mit eurem Wissen und Willen meine Seele beraten und morgen mit Aufgang der Sonne Gnad und Ablass zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben und von dort übers Meer nach Jerusalem. Alle die Sünden werden so von mir genommen und kehre ich wieder nach Hause, darf ich mit Ehren neben euch gehen. Doch täte ich es heute, würde jeglicher sagen, wie treibt es jetzt so der König wieder mit Reineken, den er vor kurzem zum Tode verurteilt und der über das alles im Bange des Papstes verstrickt ist. Gnädiger Herr, ihr seht es wohl ein, wir lassen es lieber. Bist du im Banne, so wäre mir's ein Vorwurf, dich mit mir zu führen. Lampe kann mich oder ein anderer zum Borne begleiten. Aber, Reineke, dass du vom Banne dich suchst zu befreien, finde ich nützlich und gut. Ich will die Wallfahrt nicht hindern, denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren vom Bösen zum Guten. Gott gesegne den Vorsatz und lass euch die Reise vollbringen. So gelangt der Reineke wieder zur Gnade des Königs.